1 Samuel 23. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, bless these thoughts, we ask. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du diese Gedanken segnest. And bless our listeners in website land. Und wir bitten auch, dass du unsere Zuhörer in der Internetland segnest. Yeah, we just ask you to bless our friends in Korea tonight. Und wir beten auch, dass du unsere Freunde in Korea segnest. And in Kaliningrad. Und in Kaliningrad. Russia and Ukraine. Russland und Ukraine. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, 1 Samuel 23, starting with verse 19. 1 Samuel 23, wir beginnen mit Vers 19. Now remember, David is a fugitive. Erinnert euch, David ist ein Flüchtling. Saul, who is king, is trying to kill David. Und Saul, der König, ist versucht, David zu töten. Out of jealousy and insecurity. Aus Eifersucht und Unsicherheit. Verse 19, then the Ziphites came up to Saul at Gibeah, saying, es kamen die Ziphiter und zogen zu Saul nach Gibeah hinauf und sagten, is David not hiding with us in the strongholds of Horesh? Haltet sich David nicht auf bei uns in den Bergfesten verborgen? Horesh sounds like a Hungarian town or something. In Horesh, ja, das klingt wie eine Stadt in Budapest, also in Ungarn. Yeah. On the hill of Hakala, auf dem Hügel Hachila, which is on the south of Jeshimon, der südlich von Jeshimon liegt. Now then, O king, come down according to all the desire of your soul to do so. Und nun, O König, wenn du geneigt bist, zu uns herabzukommen, so komm nun herab. And our part shall be to surrender him into the king's hand. Und an uns ist es, ihn in die Hand des Königs auszuliefern. Now watch the deception here. Jetzt sieh die Täuschung. Saul said, und Saulus entgegnete, may you be blessed of the Lord. Gesegnet seid ihr vor dem Herrn. For you have had compassion on me. Dass ihr Mitleid mit mir gehabt habt. This is Saul trying to kill God's king. Das ist Saulus, der gerade dabei ist, den König, den Gesalbten des Herrn zu töten. And giving a blessing on those who are betraying God's king. Und versucht jene zu segnen, die ihn ausliefern. Through David's king. Neben Davids König. If you can understand that. Wenn ihr das verstehen könnt. Verse 22. Vers 22. Go now, Saul says, make more sure and investigate and see his place where his haunt is and who has seen him there, for I am told that he is very cunning. Geht hin, vergewisset euch und noch mehr und erkundet und passt genau auf, an welchem Ort sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat, denn man hat mir gesagt, dass er sehr listig ist. Can you turn Ozzy's mic up, please? I think I'm louder in the monitor. Verse 23. So look and learn about all the hiding places. Und beobachtet und erkundet alle Schlupfwinkel. And where he hides himself, and return to me with certainty, and I will go with you, and it shall come about, if he is in the land, that I will search him out among all the thousands of Judah. Und erkundet alle Schlupfwinkel, in denen er sich versteckt hält, und kommt mit sicherer Kunde wieder zu mir zurück. So werde ich mit euch gehen, und es soll geschehen, wenn er im Land ist, dann will ich ihn aufspüren unter allen Tausendschaften Judas. Vers 24. Then they arose and went to Ziph before Saul. Und sie machten sich auf und gingen vor Saul her nach Ziph. Now David and his men were in the wilderness of Maon. David und seine Männer waren aber in der Wüste Maon. Vers 25. When Saul and his men went to seek him, they told David. Saul und seine Männer zogen hin, um ihn zu suchen. And he came down to the rock and stayed in the wilderness of Maon. Und man berichtete es David, wie er zu dem Felsen hinabblieb. And when Saul heard it, und als Saul das hörte, he pursued David in the wilderness of Maon. Jagte er David nach in die Wüste Maon. Vers 26. Saul went on the one side of the mountain and David and his men on the other side of the mountain. Saul ging nun an einer Seite des Berges, David aber und seine Männer auf der anderen Seite des Berges. And David was hurrying to get away from Saul. Und es geschah, als David sich beeilte, Saul zu entkommen. For Saul and his men were surrounding David and his men to seize them. Während Saul und seine Männer gerade David und seine Männer umringen wollten. 3,000 of his best. Das sind 3000 von seinen besten Männern. That's incredible. That's a lot of soldiers. Das sind eine Menge Soldaten für jene Zeit. Wow, it's 15 times more people than are here on Sunday night. Das sind 15 mal mehr Leute als hier am Sonntagabend sind. The best soldiers. Die besten Soldaten, and die Saul hatte. Surrounding David. Und die umzingelten David. But something happens. Jetzt passiert was. Verse 27. Vers 27. But a messenger came to Saul. Da kam nun ein Bote zu Saul und sagte: Saying, hurry and come. Eile und komm. For the Philistines have made a raid on the land. Denn die Philister sind ins Land eingefallen. So Saul returned from pursuing David and went to meet the Philistines. Da kehrte Saul von der Verfolgung Davids und zog den Philistern entgegen. Therefore they called that place the Rock of Escape. Nennt man jenen Ort den Fels des Entkommens. The Rock of Escape. Den Fels des Entkommens. What is the Rock of Escape tonight? Was ist der Fels des Entkommens and heute if we Abend? Don't know this, und wenn wir das nicht wissen, we are surely going to have a very difficult time in our Christian life. Werden wir sicherlich in unserer christlichen Erfahrung eine Menge Schwierigkeiten haben. Especially if we're in leadership. Speziell wenn wir in Führerschaft or any sind kind of service, oder jeder Art von Dienst. The Rock of Escape. Der Fels der Zuflucht. The escape from emotional trauma. Das Entkommen von emotionaler from satanic projections, Probleme satanischer Projektion from financial problems, von finanziellen Problemen domestic problems, häuslichen Problemen political problems, politischen Problemen any kind of problem I can name, jede Art von Problem, die ich nur aufzählen the kann rock of escape, der Fels des Entkommens is this. Ist folgendes. It is God's pre-planned deliverance. Es ist Gottes vorhergesehene Erlösung oder ja. Through his foreknowledge. Durch seine Vorherkenntnis. We touched on it last week a little bit. Wir haben das letzte Woche schon andiskutiert. God's pre-planned deliverance through his foreknowledge. Gottes vorgesehene Erlösung durch seine Vorkenntnis. The greatest example of this. Das größte Beispiel dieses. Is that Jesus Christ. Ist das Jesus Christus. In Revelation 13:8. In Offenbarung 13:8. Is the Lamb of God slain before the foundations of the earth. Ist Jesus Christus als das Lamm Gottes geschlachtet vor der Beginn der Welt. In Ephesians 1:4. Und in Epheser 1:4. Before the very foundations of the earth. Vor der Grundlegung der Welt. We were chosen in Christ. Waren wir in Christus erwählt. This is deep, high stuff. Das ist tief unergründlich. As deep as you can go, as high as you so can tief go. Man denken kann und so hoch hinaus and this man is denken the foundation of my walk with God. Und das ist mein Fundament meines Wandels mit Gott. As a servant of God, als ein Diener Gottes, as a soldier of God, ein Soldat Gottes, God's pre-planned deliverances. Gottes vorherbestimmte Erlösung. He foresees the problem. Er sieht das Problem von weitem. And before the problem even exists, und noch bevor das Problem tatsächlich he existiert, has a solution. Hat er schon eine Lösung. Now this messenger that came, der Botschafter, der kam, he came just as Saul had surrounded David. Der kam gerade zu einem Zeitpunkt, als Saulus David schon umzingelt hatte. Finally, we've got him. Letztlich haben es wir geschafft. He's betrayed. Er ist betrogen. We know where he's hiding. Wir wissen, wo er sich aufhält. I'll bring 3,000 of my best men. 3,000 meiner besten Männer. Against 600 of David's men. Gegen 600 von Davids Männern. 5 against 1. 5 gegen 1. And they were just surrounding him. David was trapped like a rat. Und der David war eben gefangen wie eine Ratte. And he was trying to flee. Und er versuchte zu fliehen. He looks down the side of the hill and there's soldiers everywhere. Er schaut hinunter über den Berg und er sieht rundum and his heart is beating. Soldaten und sein Herz schlägt. He's got his children with him. Seine Kinder sind mit ihm. And his wives. Und seine Frauen. So he can't move so fast. So dass er nicht so schnell gehen kann. Against 3,000 of the top soldiers. Gegen 3,000 der hochrangigsten Soldaten. What do we do now, David? Was machen wir jetzt, David? I don't know. Keine Ahnung. Let's go that way. Lass uns dorthin gehen. They're already there. They're surrounding us. Aber da sind sie ja auch schon. Rund um uns sind sie. Don't fear. Hab keine Angst. God's in control. Gott hat Kontrolle. And as David sees himself surrounded, und als David sich selbst umzingelt sieht, and his men are panicking, und seine Männer in Panik ausbrechen, suddenly the soldiers begin to leave. Sieht man, wie die Soldaten abziehen. Where are they going? Wohin gehen die denn? Oh no, they're leaving. Sie, keine Ahnung, sie gehen weg. And they left. Und sie ziehen sich zurück. David is probably scratching his head. David versteht nicht. They had us. Sie hatten ja uns. After all this time we were surrounded, no way out. Nach all dieser Zeit waren wir umzingelt und kein Ausweg sehend. And then they just left. Und jetzt ziehen sie ab. He probably never knew what happened. Er weiß vielleicht oder wusste nicht, was But passiert a messenger ist. Came. Aber es kam ein Botschafter. Just in time. Gerade zur rechten Zeit. I mean, just in time. Gerade zur rechten Zeit. Saul's got him surrounded. Saul hat ihn umzingelt. Yeah, perfect. Perfekt. Around the other side, boys. Auf der anderen Seite. Quickly. Eine Zange machen. We've got him. He's like a rat. Wir haben ihn wie eine Ratte gefangen. I won. Ich habe gewonnen. Saul, there's a messenger. Saul, da kommt ein Botschafter. What do you want? Was willst du? Saul. Saul. The Philistines have invaded. Die Philister haben uns besetzt. And one scholar said this. Und ein Schriftgelehrter sagt, if you look at the beginning of the chapter, wenn du dir das Anfang des Kapitels anschaust, Saul has no interest in the fact that the Philistines have invaded Keilah. Saul hatte kein Interesse daran, dass die Philister Keilah eingenommen haben. But suddenly he's so interested in what this messenger said. Aber doch ist er nun interessiert in was der Botschafter sagt. And the scholar said this. He said, it's a very strong implication. Und der Schriftgelehrte meint, dass es eine starke Bedeutung hat. That the Philistines came against Saul's personal property. Dass die Philister plötzlich gegen Sauls persönliches Eigentum gingen. Like it was such a divine, it was so perfectly orchestrated. Es war so perfekt vorbereitet. That Saul had to retreat. Dass Saulus sich zurückziehen But musste. Let's think now for Aber a moment. Lass uns kurz nachdenken. The messenger Der Botschafter probably took about 36 hours to run there. Bedurfte vielleicht 36 Stunden dahin zu kommen. Maybe 24. Vielleicht 24 Stunden. That means, das heißt, the messenger had to leave der Botschafter musste gehen 24 hours before David had the problem. Einen Tag noch bevor David ein Problem hatte. But that also means, aber das heißt auch, that the Philistines had to attack 24 hours before the messenger left. Dass die Philister schon 24 Stunden vorher den Plan hatten, dort anzugreifen oder irgendwo in der Richtung. It also means that the Philistines had to plan this attack. Das heißt, dass die Philister diese Attacke schon geplant haben. Maybe two or three days earlier. Ein paar Tage vorher. So this means that this whole scenario, das heißt, dass dieses ganze Szenario was pre-planned by God. War schon von Gott vorbereitet. Even before the problem existed. Noch bevor David ein Problem hatte. Even while David was still picking his teeth with a toothpick. Während vielleicht David noch seine Zähne geputzt hat mit einem Zahnstocher. Saying, wow, that was good. Und denkt sich, das war gut. That was great wild boar. Das war super Wildschwein. Yeah, Wildschwein. That was wonderful. Das war ein tolles Wildschwein. Now he's picking his teeth. Und er putzt sich die Zähne. Playing with his kids. Spielt mit seinen Kindern. The messenger is already running. Und der Botschafter läuft schon. He's on his way 10 hours running. Und er läuft schon 10 Stunden. Saul hasn't even surrounded David yet. Saul hat noch nicht einmal begonnen, David zu umzingeln. David's still picking his teeth and drinking some coffee. Ist noch immer David beim Kaffee und Kuchen. He knows nothing about what's happening in the unseen world. Keine Ahnung hat er von der Welt um ihn. In just a short time. In kürzester Zeit. Saul is going to reveal himself and surround David. Wird sich Saulus zeigen und David umzingeln. But the messenger has been on his way for a long time. Aber der Botschafter ist schon so lange auf dem Weg. David doesn't even know what's happening. David hat keine Ahnung, dass was Suddenly passiert. The problem is revealed. Plötzlich wird das Problem offenbar. The solution was already there. Die Lösung ist aber schon da. This is a big principle in the scriptures. Und das ist ein großartiges Prinzip in der Schrift. This is the rock of escape for me. Das ist ein Fels der Zuflucht für mich. To always know zu wissen, that the solution was pre-planned. Dass die Lösung schon auf der Hand liegt. I don't have to pray now for a miracle. Ich muss nicht jetzt für ein Wunder beten. Oh God, look at what happened to me. Oh Herr, schau, was mir passiert. Oh no. Oh nein. I'm going to bring the knowledge of this problem to you. Die Erkenntnis des Problems offenbare ich dir jetzt. But what could you do now? Aber was machst du jetzt? I mean, you'd have to do an incredible miracle. Du müsstest ein unglaubliches Wunder machen. God knows about every problem that we ever have. Gott weiß jedes Problem, das wir jemals haben werden. Before the universe existed. Noch bevor das Universum da war. He knows the hairs on my head. Er kennt die Haare auf meinem Kopf. In Matthew 10:40. In Matthäus 10:40. He has them numbered. Er hat sie einzeln gezählt. So if I could find one on Ozzy's head. So wenn er eine finden könnte auf meinem Kopf. And very carefully remove it. Und dann sehr vorsichtig eins wegnimmt. I could ask the Lord, könnte ich den Herrn fragen, which hair did I remove? Welches von den Haaren habe ich and entfernt? He would say, hair number 3057. Und er würde sagen, das Haar Nummer 3065. He has them numbered. Er hat sie einzeln gezählt. He doesn't know just how many there are. Er weiß nicht nur, wie viele da sind, sondern er hat sie einzeln gezählt. Before the universe existed, God knew every problem I would face. Noch bevor das Universum kam, wusste er jedes Problem, das ich haben würde. And he pre-planned every solution. Und er hat jede Lösung schon vorbereitet. That's the rock of escape. Und das ist der Fels der Zuflucht. And that's the peace in my heart. Und das ist auch ein Friede in meinem Herzen. When I go to Baltimore, wenn ich nach Baltimore gehe, I'm always asked to speak. Dann werde ich gefragt zu sprechen. And it makes me nervous. Und es macht mich auf eine gewisse Art nervös. If I don't know the rock of escape. Wenn ich nicht diesen Zufluchtsort kenne. And when I didn't realize this principle. Und wenn ich dieses Prinzip nicht kenne. Being in Baltimore would be a torture for me. Wäre für mich Baltimore eine Tortur. Because I would try to relax and enjoy myself. Denn ich würde versuchen, mich zu entspannen. But never knowing when Pastor Stevens would say. Aber niemals wissen, wenn Pastor Stevens sagen würde. Pastor Rob, get up and share something. Dann würde ich sagen, Pastor Rob, komm herauf und sprich ein bisschen. Pastor Rob's gonna speak now. Er wird sprechen, er wird uns was sagen. You never know when it's coming. Du weißt ja nie, wann ihm das einfällt. Last year at the conference. Letztes Jahr bei der Konferenz. The year before last. Ein voriges Jahr, I was not on the speaking schedule. War ich nicht auf der auf dem Sprechen. They gave out the schedule for the week. Sie haben also die Liste ausgegeben, wer sprechen wird. I wasn't wird. On it. Und ich war nicht dran. And I thought. Ich habe mir gedacht. My wife said to me, "Well, you know, young guys come up." Sie hat gesagt, die jungen Burschen kommen, die Älteren müssen zurücktreten. No, the older guys just kind of fall away. Die Älteren müssen sich auch mal hinsetzen. He said, "I'm not on the list." Ich bin nicht an der Liste, unglaublich. Not even once. Nicht einmal einmal. This is a, I mean, I can cope with this. Das, so, mit dem kann ich zurechtkommen. My wife said, "You weren't even asked once." Meine Frau sagte, nicht einmal hat man dich gefragt. Is everything okay? Mache ich was falsch? I said, well, it's just God. Es ist Gott offensichtlich. So I didn't, I thought to myself, you never know. Ich habe mir gedacht, du weißt ja nie. So I'm there. I am at church, the first service on Monday night. Da bin ich nun dort am ersten Montag der Konferenz. And I got there 20 minutes early. Was sitting there. Und ich komme 20 Minuten vor und ich sitze da. In prayer. Im Gebet. And just reading my Bible. Lese meine Bibel. And this is always the youth night. Und das ist die Jugendabend. And Pastor Love always speaks. Und Pastor Love spricht immer. And then the worship service is starting and everything. Und der Anbetungsgottesdienst beginnt. And then I see the dreaded thing. Und dann sehe ich das Gefürchtete. Pastor Cooper, the black pastor. Der Pastor Cooper, der schwarze Mann. He gets on his toes. Der schaut, übersieht die Menge. Und er schaut zurück. Und ich weiß, wenn er das tut, wird er jemand spontan rufen. Also natürlich verstecke ich mich vor der Person vor mir, weil ich ja absolut unvorbereitet bin. Und ich schaue durch den Mann, you know, the hair on his head. Und ich schaue durch den lichten Wald des Haares. Like, what has he found the person yet? Und ich denke mir, hat er schon die Person and gefunden? And he's still looking. Und er sucht. So I show myself a little bit. Und ich komme hervor aus meiner Verdeckung. And then his eyes open up. Und plötzlich werden seine Augen ganz hell. And he ever so slowly points to me. Und er ganz langsam senkt den Finger. And says. Und sagt. With his finger. Und er winkt mit dem come Finger. To the front. Ich soll ihn nach vorne bewegen. I can't believe it. Und ich denke mir, I can't believe it. Unglaublich. I'm not on the list. Ich bin doch nicht auf der Liste, kann der nicht and lesen. I said to him, I'm not on the preaching schedule. Ich bin doch nicht zum Predigen da. He says, yes, we know. Wir wissen. Because Pastor likes to use you spontaneously. Weil der Pastor deine Spontaneität so liebt. Ah, don't tell me that. Nein, oh, sag mir boy. Das nicht. Unglaublich. I mean, at least tell me that ahead of time. Sag mir das zumindest schon vorher. Right, that it's going to be spontaneous. Dass es dann natürlich spontan sein wird. But the rock of escape. Aber der Zufluchtsort oder der Fels der Zuflucht. Is your rock of security. Ist dein Fels der Sicherheit. I thought the first thing I thought to myself. Das erste, was ich gedacht habe. If God has chosen me. Wenn Gott mich gewählt hat. Then God has a word. dann hat Gott auch ein Wort. In Romans chapter 10, verse 13, in Römer 10, Vers 13, it is the word of faith. Es ist das Wort des Glaubens. And that word is not far. Und dieses Wort ist nicht weit weg. We don't have to go to heaven to find it. Wir müssen nicht in den Himmel hinaufsteigen, es zu finden. Wait a minute, Pastor Cooper. Pastor Cooper, bitte warte. I gotta go pray for an hour. I can't just speak like this. Ich muss doch erst beten. Ich kann doch nicht einfach so sprechen. This takes preparation. Vorbereitung bedarf das. No, not with God. Nein, nicht mit Gott. God would never have done that. Gott hätte das nie getan. If he did not see something very close to my heart. Wenn er nicht etwas in meinem Herzen gesehen hätte. That he wanted me to share. Wo er nicht wollte, dass das mitgeteilt würde. So you walk to the front, you sit down. Also gehst du nach vorne und setzt dich hin. And you just relax. Und du bist entspannt. See, this is not my program. Das ist nicht mein Programm. This is God's program. Das ist das Programm Gottes. And I'm going to share the closest thing to my heart. Und ich werde das mitteilen, was mir am nächsten zum Herzen liegt. And if that means I have to say there's nothing on my heart. Und wenn es heißt, ich sage, ich habe nichts zu sagen. Then maybe we just pray. Dann ist es vielleicht besser, nur zu beten. And that's not so bad. Und das ist auch nicht übel. But you know what? There's never been a time. Aber es gab doch nie eine in 26 Zeit. Years, in 26 Jahren. When I was in a situation that there was not a pre-planned thought that came to my mind. Wo nicht doch ein vorgeformter Gedanke war, der mir nicht ins Hirn kam. Sometimes it was something I read one week before. Manchmal war es eine Sache, die ich eine Woche vorher gelesen while I was habe. In the bathroom. Während ich am Klo I just saß. Opened up the Bible and read something. Und habe die Bibel geöffnet und gelesen. And that thought comes. Und dieser Gedanke kommt. God pre-plans my deliverance. Gott hat meine Erlösung schon vorbereitet. In Genesis 22. In Offenbarung 22. It's called the ram in the thicket. Nennt man das den Stier im Dickicht? The ram in the thicket. Den Witter im Dickicht. Yeah. Say that again in German. Den Witter im Dickicht. Yeah, the ram in the thicket. Es ist also der Witter im Dickicht. Abraham goes to sacrifice Isaac. Abraham geht hin, um den Isaac zu töten. He's got the knife ready. Er hat das Messer schon in der Hand. To cut the throat. Um die Kehle zu durchschneiden. And God says, stop. Gott sagt, aufhören. I know now. Ich weiß jetzt. That you love me. Dass du mich liebst. Do not sacrifice Isaac. Opfere Isaac nicht. And it says, and Abraham lifted up his eyes and behold. Und Abraham hob seine Augen und siehe. There was a ram stuck da war in the thicket. Ein Widder im Dickicht. Who put it there? Wer hat ihn dort hingesteckt? Some angels put it there. Einige Engel haben ihn dort hingesteckt. Probably a couple hours before. Wahrscheinlich ein paar Stunden vorher. They were probably like. Looking around for one of those rams. Da fliegen die Engel herum und suchen ein Widder. This ram probably got picked up by some angels. Und dieses Widder wurde herumgetragen. Angels hooked his horns in the thicket. Und die Engel haben den Widder irgendwo in diesem Dickicht versteckt. Make sure you hook it up good, because this thing can't get away. Mach sicher, dass dieses Ding nicht weg kann, weil der will weg. Hooked him real good, and he was there. Und sie haben ihn ordentlich angebunden, der war before da. Before Abraham even got there. Noch bevor der Abraham dorthin kam. That ram was there. War der wieder dort. So it is all the time. So ist es also immer. Last week. Letzte Woche. Ziklag. David's greatest crisis. Davids größte Schwierigkeit. And his men are running with him after. Und seine Männer laufen mit ihm. The Amalekites. Nach den Amalekitern. Where do you look? Wohin suchst it's du denn? It's like looking for a needle in 10 haystacks. Es ist wie nach einer Nadel in 10 Heuhaufen suchen. We don't even know which haystack to look in. Und wir wissen nicht einmal, in welchem Heuhaufen wir suchen where sollen. Where do we go? Wohin gehen wir denn? Follow me, the Lord said he'll deliver them into my hand. Folgt mir nach, der Herr hat gesagt, er wird ihnen meine Hand geben. And suddenly. Und plötzlich. Here's the guys, they're in the field. Das sind die Menschen, die im they come across this Ethiopian und sie kommen über diesen äthiopischen Sklaven. Wait a minute. Und sie sagen, warte look, mal. A slave. Da, ein Sklave. They bring him to David. Und sie bringen ihn zu David. And that was God's pre-planned deliverance. Und das war schon Gottes vorgeplante Erlösung. But what happens if we're not thinking like this? Aber was passiert, wenn wir nicht so denken? What happens if David's men? Was ist, wenn Davids Männer? We're living in bitterness and reaction. Und in Bitterkeit und Reaktion leben and würden. And self-confidence. Und Selbstüberschätzung. And then no confidence. Und dann wieder keine Einschätzung. Look, an Ethiopian. Ein Äthiopier. I'm so mad, I'll kill anybody. Ich bin so so wütend, ich töte alles, was mir in den Weg kommt. David, I feel better. Jetzt fühle ich mich so viel besser, David. Why? Warum denn? We found an Ethiopian and we killed him. Wir haben einen Äthiopier im Feld gefunden und wir haben ihn ermordet. Do you guys ever think that that might have been God's pre-planned deliverance? Habt ihr vielleicht daran gedacht, dass dies gerade die Antwort Gottes hätte and sein können? And you killed him? Und ihr habt ihn ermordet? You fools! Ihr Narren! And I wonder how many times our attitude kills the pre-planned deliverance. Und ich frage mich, wie oft in unserem Leben unsere Einstellung wir am Plan Gottes vorbeigehen. Like who wants to be with a person? Wer will denn schon mit einer Person sein? Who doesn't trust God? Die Gott nicht vertraut. Who doesn't have the rock of offense in their life? Der nicht diesen Fels des Widerspruchs in Would seinem Leben hat. Would you marry somebody like that? Würdest du so einen heiraten wollen? Would you want to marry a guy? Würdest du einen Mann heiraten wollen? Who's just panicking about everything? Der wegen allen in die Flucht ergreift. Has no sense that hey, okay, we're in a situation where there's no way out. Der nicht das Gefühl hat, dass wir sind jetzt in einer Situation, wo es keinen Weg raus gibt. But we have God. Aber wir haben Gott. God. Wir haben Gott. And he has pre-planned deliverance. Und hat eine Erlösung vorgesehen. In 1 Samuel 23. Im 1. Samuel 23. The rock of escape. Nämlich diesen Fels der Zuflucht. God knew about this situation before the earth existed. Gott kannte das Problem noch bevor die Welt existiert hat. That's why Jesus said in Matthew 6:8. Deshalb hat Jesus gesagt in Matthäus 26:8. Bete nicht wie die Heiden. Repetitious prayer. Wiederholende Gebete. Oh God, help me. Oh God, help me. Gott oh hilf. God, help me. Gott oh hilf. God, help me. Gott hilf. Oh God, help me. Gott hilf. Oh God, help me. Gott hilf. Oh God, help me. Gott hilf. Oh, I need money. Geld. Oh, I need money. Geld. Oh, I need money. Geld. Oh, I need money. Ich brauche Geld. Oh, I need money. Ich brauche unbedingt Geld. I need a wife. Ein Mann, eine Frau. I need a wife. Frau. Are you listening, God? I need a wife. Hörst du mich? Ich brauche Frau. Hallo, Frau. The Lord said, "Don't pray like that." Der Herr sagt, bete nicht so. It drives God crazy. Das würde ihn verrückt machen. It's like a broken record down there. Es ist so wie ein Sprung in der Platte. He said, my father knows. Er sagt, mein Vater weiß. What you need. Was ihr braucht. Before you ask. Bevor du bittest. So relax. Also entspanne dich. Relax. Entspanne dich. I wonder, and I haven't thought this through so much. Ich frage mich und ich habe das nicht bis ans Ende durchgedacht. But I wonder how many times we kill the Egyptian. Ich frage mich, wie oft in unserem Leben wir den Äthiopier die Kehle durchschneiden. I wonder how many times we let the ram go free. Und wie oft wir den das wieder freilassen. Hey, look, Isaac, a ram stuck in a thicket. Let him go. Isaac, schau, da ist ein Widder im Dickicht, den lassen wir frei. Let him go. You can't let him go. That's the offering. Das kannst du nicht weglaufen lassen. Das ist doch dein Opfer. Right? Ja. And this is how we live our lives, hopefully. Und so sollen wir unser Leben leben. This principle. Dieses Prinzip is the most powerful principle for my daily life. Ist das kräftigste Prinzip in meinem täglichen Leben. In regard to facing problems. Im Bezug auf Problemmanagement. Think of this. Denk nach. How many people Wie viele Leute in history never heard the name Jesus? In der Geschichte niemals den Namen Jesus gehört haben. And will never hear the name Jesus. Und niemals diesen Namen Jesus auch hören werden. They live somewhere in the villages of China, way up in the mountains. Weil sie irgendwo in China irgendwo in einem Bergdorf leben. All the people who lived before Christ was born. Und alle Leute, die gelebt haben vor der Christi Geburt. No revelation of Messiah. Keine Offenbarung von dem Messias. No understanding of a crucified Christ. Kein Verständnis von einem gekreuzigten Christus. But there they are, somewhere in the foothills of Tibet. Und da sind sie in den Fußhügeln Tibets. The year is 563 BC. Das Jahr ist 563 vor Christus. Tibet doesn't even exist yet. Tibet als Land existiert nicht. They're there in a village in a hut. Und sie leben dort in einem Bergdorf. And this guy senses his guilt. Und dieser Mensch verspürt die Schuld. And he cries out to God. Und ruft zu Gott. And he says, "Dear God." Und sagt, lieber Gott. I am a sinner. Ich bin ein Sünder. And I ask you as creator of this universe to forgive me. Und ich bitte dich als Schöpfer dieses Universums mir zu vergeben. You are a holy God. Du bist ein heiliger Gott. And I am a wretched sinner. Und ich bin ein Sünder. And I don't know how you will reconcile this. Und ich weiß nicht, wie die Lösung ist. But I'd like to be with you when I die. Aber wenn ich sterbe, würde ich gerne bei dir sein. And suddenly that person dies. Und diese Person stirbt. Because they feared God. Weil sie Gott fürchteten. In Acts chapter 10, verse 34. Apostelgeschichte 10, 34. God is not a respecter of persons. Ist Gott nicht eine ansehende Person? In Romans 2:14. Und in Römer 2:14. They were true to the light that they had. Sie waren wahrhaftig zu dem Licht, das sie hatten. In Matthew 13, they were the good soil. Und in Matthäus 13 waren sie der gute Boden. That was a good and pure heart before God. Und das war ein gutes und reines Herz vor Gott. It was pure because it was transparent. Es war rein, weil es offenbar war. And it was good because it recognized that in itself it had no goodness. Und es war gut, weil es erkannte, dass in ihm selbst kein Gutes wohnt. But it was soil. Aber es war Boden. But it never had the seed of the gospel. Aber es hatte niemals den Samen der guten Nachricht gehört. Weil die gute Nachricht ja noch nicht gesagt and this wurde. Person dies. Und die Person stirbt. And suddenly finds themselves in paradise und with Abraham. Findet sich in Paradies mit dem Abraham. Because they lived by faith in the mercy of God. Weil sie im Glauben an die Barmherzigkeit Gottes gelebt even though haben. They were very ignorant about God. Obwohl sie doch unwissend waren. But from Romans chapter 1 they made calculations from nature. Aber von Römer 1 machten sie eben ihre Rechnung durch die Natur. And suddenly they're there with Abraham. Und da sind sie nun mit Abraham. They know nothing. Nichts wissen sie. And Abraham begins to explain. Und Abraham beginnt zu erklären. My child, you are a child of mine. Du bist ein Kind so wie ich. You have faith toward God like I did. Und du hast Glauben wie ich gehabt habe. Toward his mercy. Gegenüber seiner Barmherzigkeit. Toward his goodness. Seiner Güte. There's a Messiah who is coming. Es gibt einen Messias, der kommt. And he's going to pay for the sins of the whole world. Und er wird zahlen für die Sünden der Welt. Wow. Unglaublich. Could you imagine when someone hears that for the first time? Stell dir vor, jemand hört diese Botschaft zum ersten Mal. Who had already died. Der schon gestorben ist. In faith. Im Glauben. But was very ignorant of most of what we know. Und doch unwissend gegenüber dem, was wir wissen. And this wonderful surprise. Und dieser wunderbare Überraschung. That there was a pre-planned savior. Dass es einen vorgeplanten Retter gab. Before the foundations of the earth. Vor der Grundlegung der Welt. That's our God. Das ist unser Gott. So whatever I'm facing tonight. Also was immer ich heute gegenüberstehen habe. Don't look so far. Schau nicht so weit weg. The solution is not as far as heaven or as far as the center of the earth. Die Lösung liegt nicht so weit weg wie der Himmel oder wie die Tiefen der Erde. The solution is right around the corner somewhere. Die Lösung liegt um die Ecke. God prepared it. Gott hat sie schon vorbereitet. I just gotta ask him where it is. Ich muss ihn nur fragen, wo ich sie finden soll. Okay, let's see. Am I getting warm, Lord? Ah, Herr, wird es schon warm, wo ich da hingehe? You're getting hot. Aha, heiß. I know it's here somewhere. Irgendwo da muss es ja sein. Because I know the way that you work. Weil ich kenne deine Art zu arbeiten. Your thoughts are higher. Deine Gedanken sind höher. But they're becoming my thoughts. Aber die werden zu meinen. As I study the word. Wenn ich das Wort Gottes studiere. And this is wonderful. Und das ist wunderbar. And I'm relaxed. Und ich bin entspannt. And suddenly out of nowhere. Und plötzlich aus nirgendwo. Where you could not have imagined. Wo du dir niemals hättest vorstellen können. Comes a solution. Kommt eine Lösung. Now if I waste my time. Wenn ich meine Zeit verschwende. In natural energy. In natürlicher Energie. God's just going to make it harder the next time. Wird es Gott das nächste Mal noch schwerer machen. He doesn't want us to figure it out. Er will nicht, dass wir es rausfinden. He just wants us to trust him. Er will, dass wir ihm vertrauen. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir for these beautiful stories. Für diese wunderbaren Geschichten. They're filled with principles. Sind gefüllt mit Prinzipien. And a lot for us to apply. Und so reichhaltig für uns anzuwenden. Wir bitten dich, dass du diese Gedanken in unserem Leben segnest, da wir doch jeden Tag Situationen entgegentreten, in jeder Woche. Und segne jene, die zuhören im Kassette. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen.